Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, und wieder ist es 1 Uhr nachts und wieder sind wir hier. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talker. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine Themennacht, wie immer donnerstags, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das Thema heute Nacht heißt Behinderte und Sexualität. Ich möchte gerne mit behinderten Menschen über ihre Sexualität sprechen, über das Schöne oder auch das Problematische. Und gerne auch mit nicht behinderten Partnern von Menschen, die eine Behinderung haben. Wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt über dieses Thema, ich freue mich. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und schon geht's los mit Hassan. Und Hassan ist 26 Jahre alt. Hallo Hassan. Ja, hallo Jürgen. Hallo Hassan. Hast du eine Behinderung? Ja, ich habe eine Behinderung. Ich bin querschnittgelähmt seit dem letzten Jahr. Ich sitze im Rollstuhl. Ja. Nach einem Unfall, ich bin aus dem Fenster gestürzt, 4 Meter tief. Du bist aus dem Fenster gestürzt, 4 Meter tief? Es ist auf einer Party passiert. Da war ich bei einem Freund, hab dort einen Geburtstag gefeiert und saß auf dem Fensterbrett. Warst du betrunken? Ja, wir haben auf jeden Fall auch viel getrunken. Und also ich war jetzt nicht total betrunken, also schon leicht angeheitert, würde ich sagen. Na, jedenfalls saß ich da und hab geplaudert mit einem anderen Kollegen und dann kam jemand rein und wollte mir irgendwas sagen und es kam dabei ins Stolpern und hat sich reflexartig bei mir abgestützt. Ja, und das Fenster hinter dir stand auf? Ja, das Fenster hinter mir stand auf und dadurch bin ich dann hinten rübergefallen und bin dann 4 Meter tief gestürzt auf einen harten Betonboden und habe mir dabei die Wirbelsäule gebrochen und das Trommelfell gerissen und ein Schädelhirntrauma habe ich gehabt. Und durch diesen Wirbelsäulenbruch ist halt der Spinalkanal, das Rückenmark geschädigt und seitdem sitze ich dann halt querschnittgelähmt im Rollstuhl. Und das ist jetzt so, dass du keine Hoffnung auf eine Therapie hast, dass ich das nochmal regulieren könnte? Nee, das nicht. Also das Rückenmark, das ist so geschädigt, dass da wohl nichts mehr zurückkommt. Also dass ich den Rollstuhl wohl sehr wahrscheinlich nicht mehr verlassen werde. Mhm. Als du dann im Krankenhaus diese Nachricht erfahren hast, oder wahrscheinlich hast du es selbst ja auch gemerkt, dass du deine Beine nicht bewegen kannst. Ja. Wie hast du das aufgenommen, als man dir das dann sagte, sie werden querschnittgelähmt bleiben? Ja, also der Unfall ist passiert in Bremen, wenn ich das kurz erzählen kann. Und, ja, klar. Ich bin dann nach Hamburg geflogen worden mit dem Hubschrauber, davon habe ich aber alles gar nichts mitgekriegt. Ich weiß von dem Sturz selber auch nichts mehr. Und ich bin dann auf der Intensivstation wach geworden. Und alles hat gepiept und überall guckten Schläuche raus und dann wollte ich mich bewegen und habe dann gemerkt, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen kann. Ja. Und da kam mir das hoch. Da wusste ich auch schon direkt, dass auf jeden Fall irgendwas Schlimmes passiert. Aber in dem Moment konntest du dich nicht erinnern an den Sturz und was passiert war? Nee, an den Sturz gar nicht, nein. Also ich habe die komplette Erinnerung verloren. Ja. Ich weiß davon nichts. Ich bin halt im Krankenhaus wach geworden. Ich war natürlich im ersten Moment auch selber darüber geschockt, wo ich bin und was ich hier mache. Und wer hat dir das dann zum ersten Mal so klar gesagt, wie es ist? Das ist dann der Arzt gewesen auf der Intensivstation. Der hat mir das dann klipp und klar gesagt. Der kam zu mir und hat gesagt, dass wir am besten Klartext reden. Und der hat mir dann auch gesagt, dass es so und so aussieht. Und dass da sehr, sehr wenig Hoffnung besteht, dass sich an der Situation irgendwas ändert. Erinnerst du dich an die ersten Minuten, nachdem du das erfahren hattest, wie du dich gefühlt hast? Ja, ich war fertig. Ich war total geschockt. Also es war eine totale Leere, die mich irgendwie gefangen hat. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe dann die ersten 2 Tage mit niemandem geredet. Meine Mutter hat angerufen und ich wollte nicht mit ihr reden. Ich habe nicht mit den Ärzten geredet, also nur die paar Worte, die der Arzt zu mir gesagt hat. Und ab dem Zeitpunkt war dann für 2 bis 3 Tage bei mir erstmal der Ofen aus. Ich konnte nichts sagen. Es war eine totale Schockphase für mich. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt heißt unser Thema heute Behinderung und Sexualität. Ich gehe mal davon aus, dass du 26 Jahre alt vorher ein relativ normales Sexleben hattest. Ja, ich war schon sexuell aktiv auf jeden Fall, ja. Wie sieht das heute aus? Also es, seit dem Unfall habe ich also keinen Sex mehr gehabt. Hm. Und ich lag ja neun Monate im Krankenhaus und als ich dann zurück nach Hause kam, war das für mich erstmal total schwierig. Ich habe da im ersten Moment gar nicht an Sexualität gedacht, weil ich versucht habe, den Unfall zu verarbeiten. Verstehe. Was bis heute noch nicht so richtig gelungen ist. Hattest du, als der Unfall passiert ist, eine Freundin? Nee, hatte ich nicht. Nee. Ich war Single. Und seitdem habe ich halt keinen Sex gehabt. Und hast du denn das Bedürfnis, die Sehnsucht nach Sexualität? Ja, natürlich. Das Bedürfnis, klar, natürlich. Ich habe auch Sehnsucht nach einer festen Partnerschaft. Mhm. Natürlich. Querschnittsgelähmt heißt, dass du ab Mitte des Körpers vollkommen also gefühlt. Nicht ab Mitte, sondern ab Hüftbereich. Also der obere Schambereich über meinem Penis, das spüre ich noch ein bisschen. Aber die große Problematik, die ich habe, ist, dass ich meinen Penis nicht spüre. Mhm. Also eine Erektion und sowas bekomme ich genauso wie vorher auch. Ach so. Das ist nicht das Thema. Also die Nervenenden, die dafür zuständig sind, die treten vor dem Bruch der Wirbelsäule aus dem Rückenmark, also aus dem Spinalkanal raus. Das heißt, wenn du eine Erektion hast, noch alles in Ordnung ist. Ja, das heißt, wenn du eine Erektion hast und wenn du dich selbst befriedigst, kommt es ganz normal zum Samenerguss, aber du spürst das kann ich eben nicht machen. Ach so. Das ist die Problematik, weil bei mir die Stimulation fehlt, das Empfinden fehlt, da ich meinen Penis nicht spüre. Das ist das Problem. Also ich bekomme eine Erektion, wenn ich versuche, mich selbst zu befriedigen, wenn ich mir jetzt irgendwie einen erotischen Film anschaue oder sowas, bekomme ich halt eine Erektion und wenn ich dann versuche, mich selbst zu befriedigen, spüre ich meinen Penis nicht. Das hatte ich schon verstanden, dass du ihn nicht spürst, aber kommt es denn zu einem Samenerguss, auch wenn du ihn nicht spürst? Nicht. Nein. Also du spürst ihn nicht und du spürst natürlich auch keinen Orgasmus, wenn du dich mit deinem Penis beschäftigen würdest. Also den Orgasmus würde ich schon spüren. Den Orgasmus würde ich schon spüren. Das haben mir die Ärzte bestätigt. Aber hast du noch nicht gespürt? Habe ich noch nicht gespürt. Also ich komme ja gar nicht so weit bis zum Höhepunkt, weil das Empfinden fehlt einfach. Mhm. Also das ist dieses Gefühl ist halt einfach weg, weil ich meinen Penis nicht spüre. Ja. Da würde ich ja so spontan sagen, dann könntest du ja so lange dich mit dir beschäftigen, bis es vielleicht dann doch zu dem Orgasmus kommt. Auch wenn du ihn nicht spürst, den Penis. Ja, natürlich, das habe ich ja auch schon versucht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr lange dauern wird. Irgendwann fehlt dann natürlich dann auch die Lust, wenn man sich selbst befriedigt. Klar. Auf jeden Fall, so im Kopf, die Sehnsucht nach Sexualität, die ist definitiv da. Die ist definitiv da, natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich auch nach einer festen Partnerschaft. Klar. Erotik, nach Zärtlichkeit und sowas. Mhm. Ja, das fehlt mir sehr. Wie ist denn das so in deinem ganzen Umfeld? Ist der Freundeskreis so bestehen geblieben? Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Nee, es ist nicht mehr da. Also es ist so ein ich habe vorher schon mehrere Freunde gehabt und davon ist vielleicht nur noch, kann man so sagen, nur noch einer da, einer oder zwei sind noch da. Die Person, die sich da bei dir abgestürzt hat, die trägt ja in gewisser Weise eine Schuld, dass du nach hinten gekippt bist. Ja. Gibt es Kontakt zu der Person? Wie hat die Person sich irgendwann geäußert zu dem, was sie getan hat? Ja, natürlich war er auch bei mir im Krankenhaus gewesen, hat sich bei mir entschuldigt und ich habe dem auch keinen Vorwurf gemacht, weil das eine Reflexsituation gewesen ist. Und ich glaube, da hätte jeder genauso reagiert in der Situation. Mhm. Also ich mache ihm da keinen Vorwurf, aber er ist, dem fällt das sehr, sehr schwer, das auch zu verarbeiten. Verstehe. Was hast du vorher beruflich gemacht? Also ich war vorher Filialleiter im Einzelhandel gewesen. Mhm. Und den Beruf kann ich jetzt leider natürlich nicht mehr ausführen. Und jetzt hänge ich so ein bisschen in der Luft. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich studiere. Also ich kann meinen Berufsabschluss noch studieren. Ich weiß es noch nicht. Mhm. Das heißt, es ist eine Zeit. Ein Jahr ist ja auch nicht viel nach so einem schweren Unfall. Nee. Du hast es gerade ja auch angedeutet. Du hast es noch gar nicht richtig verarbeitet. Dann hängst du beruflich in der Luft. Was Beziehungen, Sexualität und Erotik anbelangt, ist auch alles völlig im Nebulösen im Moment. Ja, das liegt für mich alles in Scherben momentan. Mhm. Ja, dann lebst du alleine? Ich lebe allein, ja. Also nicht bei deinen Eltern noch, oder? Nee, also naja, gut, meine Mutter sind 2 Straßen von mir entfernt. Ja. Kommst du denn so mit der neuen Situation einigermaßen klar? Da gibt es wahrscheinlich 1000 Probleme im Alltag. Ja, natürlich. Ja, klar, es gibt 1000 Probleme. Also wenn man an einem Rollstuhl gefesselt ist, ist das natürlich sehr, sehr schwer. Alles dauert viel, viel länger. Mhm. Das Anziehen dauert viel, viel länger. Oder wenn man einkaufen geht, das ist natürlich auch alles sehr, sehr, sehr, sehr schwierig. Also die Alltagsbewältigung fällt einem... Kannst du alleine zur Toilette? Ja, ich kann alleine zur Toilette. Also ich kann mich auf jeden Fall... Hast du da ein Gefühl? Selbst versorgen. Ja, hast du da ein Gefühl für, wann du zur Toilette musst? Also es ist so, dass sich mein Körper da eingependelt hat. Ne? Also mhm. Es ist so, dass man das im Krankenhaus während der Rehabilitation bekommt man das pendelt sich das dann alles so ein. Also ich gehe auf Toilette gehe ich alle 3 Tage. Natürlich muss ich mich, wenn ich urinieren muss, katheterisieren. Ach so. Mhm. Ne? Das ist klar. Aber wenn ich dann mal mein großes Geschäft erledigen muss, dann mache ich das alle 2 bis 3 Tage. Aber das machst du, weil der Körper sich so dran gewöhnt hat. Du spürst den Drang nicht. Nee, den Drang spüre ich nicht. Nein. Ja. Den spüre ich nicht. Was hast du vor, so perspektivisch in Sachen ja Liebe und Erotik zu unternehmen, um Frauen kennenzulernen? Ich weiß es nicht. Also es ist momentan so, dass ich mich ja schon aus dem Leben immer mehr zurückziehe. Mhm. Also ich gehe nur noch... Wenn es nötig ist, gehe ich nur noch raus. Wenn ich mal einkaufen muss oder sowas, dann dann gehe ich halt mal raus. Oder wenn ich irgendwelche Behördengänge machen muss, dann verlasse ich mal das Haus. Ansonsten ziehe ich mich schon in mein Schneckenhäuschen hier zurück und schaue eine Menge fern. So. Du hast keine psychologische Betreuung danach bekommen? Nee, habe ich nicht bekommen. Also es ist mir angeboten worden, aber habe ich alles strikt abgelehnt. Finde ich eigentlich ganz wichtig, das zu machen, Hassan. Ja. Wirklich, weil das ist so ein Schock und so ein elementarer Einschnitt in deinem Leben. Ja. Da wird wohl kaum jemand von alleine es schaffen, damit zurechtzukommen. Ich würde dich gleich gerne auch nur mit meiner Psychologin verbinden. Die kann dir einfach ein paar Sachen mal an Informationen geben, wie, wo und was du machen könntest. Ja. Ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Du hast gemeint, vielleicht studiere ich wieder. Oder ich studiere. Ja, vielleicht. Ja. Das fände ich eine gute Idee. Das habe ich überlegt. Ich wollte Radio vielleicht das machen. Ja, aber ein Studium... Medienwissenschaften oder irgendwie sowas wollte ich vielleicht machen. Also erstmal wegen der Ausbildung wäre es eine tolle Sache. Ja. Und du kommst natürlich dann sofort unter eine Riesenmenge von Menschen. Ja. Und die Chance, dass sich da Kontakte ergeben, wie auch immer, ist natürlich riesig. Ja, natürlich, aber die Überwindung ist auch schwer. Dann muss ich wieder so viel machen, dann muss ich wieder raus, dann muss ich wieder unter Leute. Und das fällt mir halt sehr schwer. Und deswegen hänge ich da noch so ein bisschen in der Luft und weiß nicht, was ich mache. Vielleicht wäre so eine Selbsthilfegruppe auch nicht gerade was Schlechtes für dich. Ja, ich habe auch sehr wenig Kontakt zu anderen Rollstuhlfahrern. Ja, eben. Das habe ich bis jetzt, strikt gemieden. Also, wir machen das jetzt so, Hassan. Du legst auf, die Sabine ruft dich zurück und die wird dich immer versorgen. Einmal mit Selbsthilfegruppen in deiner Umgebung und auch in Sachen Therapie, was du da tun könntest. Und ich glaube, wenn du wieder direkt ins Leben reinkommst und auch das geschafft hast, dass sich da bestimmt interessante Dinge für dich ergeben. Es gibt so viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen und große Lieben haben und glücklich verbunden sind mit jemandem. Wird mir auch immer gesagt, ja. Ja, bin ich ganz sicher. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, lieber Hassan. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, vielen, vielen Dank, Domian. Tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. Bis dann, tschüss. Hier ist Ingrid. Ingrid ist 66. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen, Jürgen. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast dich auch zu unserem heutigen Thema gemeldet. Warum? Ja, ich bin behindert. Man hat bei mir November 2006 Krebs festgestellt. Ja. Und seit Anfang 2007 habe ich einen künstlichen Darmausgang. Und ich wollte mal so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen. Künstlicher Darmausgang, heute ist das medizinisch hervorragend geregelt. Ja, also... ich wundere mich, dass du dann zu diesem Thema anrufst. Würde man das als Behinderung durchaus sehen? Aber ne? Natürlich, du hast recht, definitiv. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie du damit umgehst und wie du damit zurechtkommst. Ja, also bevor ich operiert worden bin, hat meine Tochter im Internet sowieso alle Bücher, wo das auch bildlich dargestellt war mit dem künstlichen Darmausgang, wie das zu handhaben ist. Alles. Ja, und dann bin ich operiert worden und dann hat man mir das gezeigt. Und da ich das ja schon alles durchgelesen und geguckt habe, wusste ich doch schon so ziemlich Bescheid und konnte das also, kann man fast sagen, auf Anhieb. Ist natürlich eine Umstellung. Ja. Aber da ich einen guten Körperbau hatte, sagen wir mal, ich habe viel Sport getrieben, konnten die Chirurgen auch gut arbeiten. Denn also, die ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob du nun 100 Kilo wiegst oder du wiegst 50 oder 55. Mit Sicherheit, ja. Und dann hast du ja eine ganz andere Bauchdecke und dann konnten die hervorragend arbeiten. Also du hattest Krebs, Enddarm? Ja, Enddarmkrebs, 7 Zentimeter groß war der Krebs. Deswegen musste der Enddarm geschlossen werden? Ja, alles. Das hat man mir vorher auch gesagt und darum konnte ich mich auch damit befassen. Ja. Ist denn, bevor wir weiter über den Ausgang sprechen, ist denn der Krebs soweit im Griff? Dieser Krebs ja, aber ich habe neuen Krebs in anderen Bereichen. Aber das soll angeblich mit dem Darmkrebs nichts zu tun haben. Das ist also vollkommen super. Also ich spiele ja damit Tennis und gehe schwimmen. Mhm. Aber jetzt ist irgendwo anders ein Krebs ausgebrochen durch die lange Bestrahlung und Chemotherapie. Ach. Knochenkrebs kann nicht da bilden. Das hat man mir vorher gesagt, weil ich sehr intensiv bestrahlt worden bin und Chemo immer zusammen an einem Tag. Und das ist dann ausgelöst worden. Lang. Ja, dann bin ich also auch, war ich so abgewrackt. Und der hat mir direkt gesagt, der Strahlenmann, es könnte also durchaus zum Knochenkrebs führen. Wie schlimm ist das im Moment? Ja, sagen wir mal, ich bin ja nur in Chemotherapie. Also Lungenkrebs haben sie auch festgestellt. Ne? Und ich bin also in einer super Klinik, bin sehr zufrieden damit. Und so kann ich weiterleben. Es ist keine Heilung, es ist eine Verlängerung. Ja. Ja, aber ich bin ja nicht mehr so jung. Ich habe keine kleinen Kinder. 66, das ist ja noch kein Alter, Ingrid. Ja, okay, aber was willst du machen? Ja, du, wenn ich durch Jammern das alles wegkriege, dann würde ich den ganzen Tag nur schreien. Ja, ist doch so. Ich verstehe. Lass uns über den künstlichen Ausgang sprechen. Ja. Du hast das sofort, also man hat den Ausgang, glaube ich, vorne am Bauch, ne? Der Bauchdeck. Das ist unten links, neben dem Bauch, also unterhalb des Bauchnabels links habe ich den. Und das ist auch nicht, je nachdem, wie dick du bist, sage ich jetzt mal wieder. Ja. Umso größer oder ein großer Mann hat natürlich einen größeren Ausgang. Mhm. Aber meiner ist ja nur klein. Und da wird da also eine Basisplatte draufgelegt. Ja. Und da kommt dieser Beutel drauf. Diese Basisplatte wird quasi auf die Haut geklebt, ne? Geklebt. Genau. Ja. Sodass gewährleistet ist, dass es luftdicht abgeschlossen ist. Ja, da ist ja auch ein Filter drin. Also wenn einer in meine Nähe pupst, ich war es nicht. Also, ist so. Das heißt, die Zeiten, ganz früher hat man das ja schon mal so miterlebt, dass eine Geruchsentwicklung stattgefunden hat. Nein, das gibt es heute nicht mehr. Also so einen sauberen, so sauber ist kein Popo. Der hat ja auch noch Haare und da ist ja alles sauber. Und wenn da irgendwas ist, du kannst sofort wechseln. Und mit Sex ist das ja wunderbar. Dann tust du diesen Beutel ab und die Basisplatte sind ja keine riesengroßen Stücke. Und dann kommt da ein Pflaster drauf. Das ist schön gepolstert. Ach so, hat auch die Öffnung und das klebst du da drauf, dann hast du ein Pflaster am Bauch. Und was soll dich da behindern beim Geschlechtsverkehr? du hast einen festen Partner? Ja, ich bin 45 Jahre verheiratet. Ja, und das ging von Anfang an so, dass du dann die Klappe draufgeklebt hast, also das Pflaster draufgeklebt hast? Wenn ich Sex machen will, mache ich die Klappe drauf. Ja. Da möchte ich ja niemanden zuboten, mit meinem Beutel so rumzulaufen. Verstehe. Nach dieser schweren Erkrankung und auch der schweren Behandlung, hat man da überhaupt noch Lust auf Sex? Ja, das ist ja nicht tot. Nee, ich frage nur so, also ob der Sinn danach steht. Sagen wir mal so, wie manche 66er möchten, aber man ist ja kein toter Mensch. Okay. Natürlich nicht, ja. Und das liegt doch am Typ. Ja, und du bist ein sehr vitaler Typ, das höre ich schon. Da wollen wir jetzt mal nicht schwimmen. So. Das heißt, wenn ihr beiden Sex habt, du und dein Partner, dann sieht das so aus vorne, dass da einfach ein dickes Pflaster drauf ist. Nee, nicht dickes Pflaster. Jürgen, das ist ganz dünn. Ein dünnes Pflaster? Das ist dünn und das sieht aus wie deine Haut, wie ein rundes. Und es fühlt sich auch noch angenehm an. Und es ist aber wirklich ästhetisch. Ja, das bedeutet, dass dein Partner da auch überhaupt keine Probleme mit hatte? Nein, du kannst ja auch nicht diese Öffnung nicht sehen und nichts. Mhm. Da kann niemand Probleme mit haben. Ja. Man muss das auch, natürlich muss man es annehmen, da ist irgendwo ein Loch. Ja. Das ist klar. Ja. Das kann man auch nicht wegdenken. Ja. Aber die Medizin, ich wusste nicht, dass die so weit fortgeschritten sind. Super. Du hast es jetzt 2 Jahre, sagst du? Ja. So ungefähr 2 Jahre. Ja. Und das ging von Anfang an gleich gut. So gut. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass wenn du irgendwie Lust oder wenn ihr Lust auf Sex habt, musst du das natürlich vorher so ein bisschen planen, um das Ding abzunehmen. Was heißt planen? Man merkt ja, mein Gott, man mit dem Stuhlgang, das merkt man, da hat man das Gefühl, ich kann 5-6 Stunden, ich kann Tennis spielen stundenlang, ich muss dann nicht. Ja, ja. Das kann man irgendwie steuern. Aber ja? Abgesehen von der Sexualität, hast du diesen Beutel schon immer angelegt oder nicht? Ja, seit künstlichen Darmausgang muss ich ihn ja, klar lege ich den an. Wie lange kann man den dann unangelegt lassen? Wie lange kann man ihn abnehmen? Ja, das weiß ich ja nicht. Das kann ich nicht sagen. Das ist individuell verschieden. Ja. Nee, dem kannst du auch Stunden. Es gibt ja auch so, gibt ja auch Spülungen, da brauchst du keinen, dann spülst du alle 24 Stunden deinen ganzen Darm, dann läufst du 24 Stunden nur mit dem Fläschchen rum. Ach, das gibt's auch. Das gibt's auch. Ja, ja, das ist, dauert morgens 3/4 Stunde bis 1 Stunde und dann hast du 24 Stunden Ruhe. Ja. Hattest du, nachdem die Operation dann stattgefunden hatte oder war und du wusstest, ich bekomme einen künstlichen Darmausgang, ging da gleich so Gedanken durch den Kopf, wie geht das mit Sexualität? Nee, das ging mir erstmal gar nicht durch den Kopf. Weil das gar kein Thema war, erstmal. Nein, ich habe das ja erstmal auch alles so gesehen. Und ich habe natürlich gedacht, mal sehen, wie das wird. Aber dass es dann so gut wurde, da hat niemand mit gerechnet. Also, ich bewundere deine Zuversicht, Ingrid. Nein, ich muss ja. Was will ich denn machen? Ja, das ist aber toll. Ich bewundere immer Leute, die so tapfer und so... Tapfer will ich gar nicht sagen. Ja, meine Tenniskollegin, da habe ich auch gedacht, wenn du jetzt wiederkommst zum Tennisplatz, dann zeige ich denen das mal direkt. So in der Hand, wie das aussieht, und am Bauch. Ja. Damit man nicht denkt, Mensch, wo ist es denn? Kann man was sehen? Ja. Und da waren die von angetan, da wissen die das nun. Und das ist überhaupt kein Thema. Und nun ist es auch kein Thema mehr, genau. Nein, ich meinte jetzt auch generell deine Einstellung, dass du jetzt mit der neuen Erkrankung auch so umgehst, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ganz toll, wenn Leute so drauf sind wie du, finde ich. Jürgen, ich habe keine kleinen Kinder. Ich habe ein gutes Leben gehabt. Und ich kann nicht immer sagen, warum ich... Nein, warum immer die anderen? Das ist meine Anstellung. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass ich so bin. Bis sie mir die Diagnose gestellt haben, wusste ich doch auch nicht hier, wie reagierst du? Mhm. Das habe ich erst gemerkt, als sie gesagt haben, sie haben Krebs und hier und so und so. Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass du vorher auch schon eine Frau hast, die mit beiden Beinen im Leben steht. Und, ne? Ja. Ja. Ich habe tolle Kinder, einen tollen Mann. Mein Gott, tolle Tenniskollegen. Ja, was will ich mehr, Jürgen? Verstehe. Das haben andere nicht, die sind alleine. Und alleine mit so einer Krankheit geht man kaputt. Ja, ja, du hast recht. Ja. So, ich freue mich, dass du angerufen hast und ich freue mich, dass wir uns zumindest akustisch kennengelernt haben. Ja, okay, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Tschüss. Danke sehr, tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Zu unserem Thema Behinderte und Sexualität. Und ich möchte gerne mit behinderten Menschen sprechen über ihre Sexualität, sofern ihr das auch wollt, über das Schöne, das Problematische. Also, wenn ihr gerne sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Vera. Vera ist 40 Jahre. Hallo Vera. Hallo Jürgen. Vera, um was geht's genau bei dir? Hast du eine Behinderung oder bist du Partner eines behinderten Menschen? Nein, ich habe eine Behinderung. Ja, Ich habe über 20 Jahre MS. Ja. Und war so recht jung noch, als ich das hörte. Und habe am Anfang auch gedacht, wer weiß, wie lange ich überhaupt noch Spaß überhaupt an irgendwelchen Sachen habe. Aber ich habe nach wie vor Spaß am Sex. Hast du einen Partner? Nein. Nee. Nein. Wie stark ist die Krankheit zurzeit fortgeschritten? In welchem Stadium? Ich laufe noch. Ich kann noch laufen. Aber ein bisschen wackelig am Stock? Nee, ich laufe zu Hause meistens ohne und selten am Rollator selten. Am Rollator selten. Wie zeigt sich denn die Krankheit bei dir zurzeit? Oder wie fühlst du sie? Wie empfindest du sie? Ich fühle mich eigentlich super gut. Super gut. Also von daher, ich sag mal, ich genieße das Leben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ja. Und, also du bist schon früh verrentet wegen der Erkrankung? Seit 5 Jahren, ja. Ah, seit 5 Jahren. Mhm. Ja. Wenn ich dich jetzt so sehen würde, würde ich im ersten Moment das sehen, dass du schwer... Nein, nee. Fällt nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Auch nicht, wenn du vor mir hergehen würdest? Dann schon, weil es ein bisschen anders ist. Ja, aber ansonsten eigentlich weniger. Ja. Weil es kann dann so schnell drauf kommen. Und du hast Spaß nach wie vor an der Sexualität? Ja. Das heißt, diese Erkrankung schlägt natürlich nicht auf das sexuelle Bedürfnis? Nö. Genau. Überhaupt nicht. Aber du hast keinen Partner. Wie läuft das dann so bei dir? Kontaktiere schon mal Männer aus dem Internet. Ach so. Treffe die dann hier in der Stadt. Ja. Und wenn die mir sympathisch sind, verabrede ich mich eventuell. Ach so, also das sind reine Sexkontakte, die du dann dir so herstellst. Ja, klar. Wie lange ist es her, dass du eine feste Beziehung hattest? 2,5 Jahre. Ah ja. Sehnsucht nach einer festen Beziehung? Ja. Ja. Aber das schneidet einem nicht so in die Wohnung rein. Nee, A, das nicht und B, bin ich natürlich nicht so oft unterwegs draußen. Ja. Und gehe auch nicht tanzen oder sowas, weil das kann ich eh nicht mehr. Ja. Und dann, So, wenn du jetzt diese Männer akquirierst im Internet und dich mit denen triffst, triffst du dich für den Sex dann in einem Hotel oder wo triffst du dich mit denen? Oder kommen die zu dir nach Hause? Das hängt von den Männern ab, sag ich mal. Ja. Bei manchen sage ich dann lieber mit Hotel und bei anderen sage ich, ja, die können auch zu mir kommen. Ja. Sagst du denen vorher, dass du eine Erkrankung hast? Ja, von vornherein sage ich, gehe sehr offen mit meiner Erkrankung um, weil ich einfach sage, es gehört zu mir wie meine blonden Haare, meine grünen Augen und die Krankheit auch dann. Ich habe gerade zu dir gesagt, wenn ich dich jetzt so sehen würde, ob ich das sehen würde, da sagst du nein. Wenn ich dich aber im Badeanzug sehen würde, würde ich es dann sehen, irgendwie, dass die Muskeln irgendwie anders geformt sind? Nein, auch nicht. Nein. Die Muskulatur ist, die ist da betroffen am meisten, aber ob mein Bein jetzt vom Muskel her ist, habe ich einen ganz normalen Oberschenkel und alles. Ne? Ja. Also von daher, daran siehst du gar nichts. Ne? Wie reagieren denn die Leute, wenn du sagst, ich bin... Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe das einmal gehabt, das hat mir wirklich wehgetan. Der wollte einfach nur mit mir Sex haben, weil ich wollte mal mit einer Behinderten schlafen. Ach. Danach war ich wirklich fertig. Und der hat mich auch fertig gemacht. Man könnte ja dies und jenes nicht. Und im Nachhinein habe ich von dem, das war der schlechteste Sex, den ich jemals hatte von dem Typ. Also der Typ hat gesagt, er wollte mal mit einer behinderten Frau Sex haben. Ja. Hat er das vorher gesagt oder hinterher? Währenddessen. Währenddessen? Ja. Weil ich nur gedacht habe. Währenddessen hat er das gesagt, ich bin scharf auf eine behinderte Frau. Ja. Was hast du da gemacht? Wie hast du reagiert? Ich habe nicht mehr viel gemacht. Ich habe nicht sofort, aber fast aus der Wohnung geschmissen, so ungefähr. Also war dann Schluss mit Sex? Du hast es abgebrochen? Ja, da habe ich auch keine Lust mehr gehabt. Da vergeht ja alles. Ne? Also weil ich bin ja nicht nur behindert. Ich habe ja meine Gefühle und meine Bedürfnisse. Ja, natürlich. Was für eine Frage. Gibt ja auch dem gesunden Partner was. Ja. Was für eine Verletzung, ne? Und Beleidigung auch. Ja, also es gibt das auch. Also von daher. Aber das Gros oder das mit dieser einen, abgesehen von dieser einen Ausnahme, ist das alles ganz normal und letztendlich gar nicht der Rede wert. Nö. Nee, überhaupt nicht. Aber ich lebe da schon so lange mit. Über 20 Jahre und von daher... Nur ist MS ja eine Krankheit, die in Schüben verläuft. Ja, aber es ist so meist eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. So wie ich es habe, hat es nicht jeder. Ja. Ich habe einen Bekannten, der hat etliche Jahre kürzer als ich, aber der kann schon gar nicht mehr laufen. Ja. Hast du Angst vor einer Entwicklung, die vielleicht dann auch in die Richtung geht, dass du im Rollstuhl irgendwann sitzen wirst müssen? Jein. Ich habe da natürlich Angst vor, aber... Ich bin da relativ darauf vorbereitet, weil ich ja schon so lange damit rumlaufe. Ja, natürlich hat man dafür Angst. Aber letztendlich ist deine Einstellung wahrscheinlich auch das Richtigste, dass du dich auf jetzt konzentrierst und jetzt ist es gut und dir natürlich nichts vormachst. Das andere könnte passieren, aber wenn es dann passiert, wirst du dich auch arrangieren. Ja, aber ich sag mal so, Jürgen, du kannst ja auch morgen einen Unfall kriegen. Definitiv. Darum, da denke ich wunder dran, ne? So, ich klar meinte, ich kann morgen laufen. Nee, ja, ist das gar nicht. Ja, das höre ich recht. Ist das den Gesunden gar nicht bewusst? Ja. Das sollte aber allen Gesunden auch immer bewusst sein, was du gerade gesagt hast. Ja, nee, aber es kann so schnell passieren. Also, nur ganz kleine Stufe. Ach, na klar. Also ich verstehe jetzt so deinen Anruf, Signal, ich bin MS erkrankt, schwer erkrankt, aber in Sachen Sexualität alles normal und ich fühle mich normal. Wohl. Und alles ist gut und ich habe meinen Spaß. Ja, ne? ich genieße meine Hüftpumpe, ja. Ja. Auch wenn die Spastik da mehr durchkommt, wenn ich einen Orgasmus kriege als sonst, aber... Ich habe jetzt akustisch gerade nicht richtig verstanden. Was genießt du? Wenn ich einen Orgasmus kriege, habe ich von meiner Spastik mehr Schwierigkeiten. Aber das sind dann so Sachen, jawohl. Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn du deinen Orgasmus bekommst, dann... Dann bin dann die ganze Muskulatur sich absolut entspannter noch. Ja. Dann habe ich mit meiner Spastik Schwierigkeiten. Aber was bedeutet das? Du hast Schwierigkeiten? Da kriege ich schon mal so Zuckungen am Bein und solche Sachen. Aber da kann ich mit leben. Ach so, derjenige weiß ja sowieso, dass ich MS habe. Von daher. Achso, das heißt, der Orgasmus, den erlebst du genauso wie jede andere Frau auch. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber danach, durch diese extreme Anspannung und dann die Entspannung, dann kommen Zuckungen auf und wie lange dauert das, ehe der Körper sich dann wieder beruhigt hat? Höchstens 5 Minuten. Ach so. Ja, das ist nicht lange. Aber ich merke das dann, wenn ich dann am Bett liege und ups, dann es noch genieße, aber dann merke ich, ups, und dann kommt es wieder. Und das ist und da gibt es auch keine komischen oder blöden Bemerkungen von den Typen? Nö. Weil du ja vorher mit offenen Karten... Ich weiß nicht, dass es denn sonst auch noch eine blöde Bemerkung gibt. Ja. Ja, Vera. Ich freue mich, dass das so gut bei dir läuft und ich wünsche dir einfach einen tollen. Ich wünsche dir einen Partner, dass sich das dann doch vielleicht in der nächsten Zeit irgendwann ergibt. Das wäre schön. Eine feste Beziehung, das wünsche ich dir. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Super Sendung. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer. Manuela 36, guten Morgen. Hallo, morgen. Hallo Manuela. Manuela, ja. Genau so ist es. Richtig. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast angerufen zu unserem Thema Behinderung und Sexualität. Richtig, genau. Weil? Weil ich bin querschnittsgelähmt seit 94 und ich bin aber geburtsbehindert. Das heißt, ich habe einen krummen Rücken gehabt und dann bei meiner Abitursfahrt sozusagen bin ich ständig umgekippt. So. Und dann ist es halt untersucht worden und dann ist festgestellt worden, dass halt die Wirbelsäule auf den Nervenkanal drückt. Und die Nerven abklemmt. Ach so, und so kam es dann 94 zu der Lähmung. Ja, und dann ist aber auch praktisch schon bei der Operation oder vor der Operation praktisch gesagt worden, entweder es klappt oder es klappt nicht. Also das heißt, entweder Sie können es korrigieren oder eben ich lande im Rollstuhl. Ach so, es gab eine Operation und die hat nicht funktioniert. Richtig, Danach war dann klar, ich habe ein Leben vor mir im Rollstuhl, war das so ganz klar? Es kann ja wieder kommen, es kann ja alles wieder kommen, aber dann nach einem Jahr oder so. Sowas, als ich dann nicht so eingestellt hat, habe ich gesagt, nee, dann das ist es wohl gewesen. Ja. Hat sich der Zustand noch in irgendeiner Weise verschlimmert? Nee, der ist so weder verschlimmert noch verbessert. Also ist eigentlich seit 94 so wie es ist. Du bist gelähmt ab welcher Stelle? Ab dem siebten Brustwirbel. Das weiß ich nie so genau, wo das ist. Wo? Also so in der Mitte ungefähr, kannst du so in der Rückenmitte ungefähr. Also oberhalb des Bauchnabels auf jeden Fall. Genau. Ja. So, das Thema heißt und Sexualität. Ja, richtig. Und bei mir ist es halt so, dass ich 3 Jahre gebraucht habe, bis ich dann einen Partner gefunden habe. Ja. Ja, ich bin auch zu Hause gewesen, also ich kann den jungen Mann ganz am Anfang ganz gut verstehen. Der ist also wirklich noch ein Frischling. Also, ja, Hassan am Anfang, genau. Ja, und also ich habe wirklich 3 Jahre gebraucht, bis ich meinen Körper so akzeptieren konnte, wie er jetzt nun mal ist. So. Bis ich mich auch bereit gesehen habe, ich kann meinen Körper praktisch mit jemandem teilen, sozusagen. Ja. Hattest du, Zwischenfrage, eben bevor du weiter erzählst, in diesen 3 Jahren hattest du ein sexuelles Empfinden? Hassan hat erzählt, dass sein Penis ganz taub ist und er nichts empfindet. Ja. Ist das bei dir wahr und ist das bei dir genau? Bei mir ist es halt so, bei mir ist die ganze Sensorik komplett da. Ich kann bloß meine Beine nicht bewegen. Ach so, das heißt, du hast ein sexuelles Empfinden ganz normal? Ja, ganz normal. Ah. Ja. Das ist ja das Schöne einerseits. Das ist ja so praktisch immer, weil es gibt ja viele Frauen auch, die querschnittsgelähmt sind, die das eben nicht mehr haben. So, nach 3 Jahren hast du dich so akzeptiert, wie du warst. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich praktisch, bin ich den ersten Abend nach 3 Jahren ausgegangen und habe dann meinen Freund kennengelernt, meinen damaligen. Wie, schon sofort am dann? Am ersten Abend, ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Wo, in einer Kneipe? Oder? Ja. Ist der Freund nicht behindert oder hat er? Der ist nicht behindert. Der ist nicht behindert. Wir waren aber nur ein halbes Jahr zusammen. Dann hat er irgendwie so einen Selbstfindungsdrang gehabt und ist nach Lanzarote gegangen und züchtet Orangen. So. Naja, wenn es ihm Spaß macht. Ja, genau. Wie war das denn? Ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch beispielsweise bei dem ersten sexuellen Kontakt, wenn man die Beine nicht bewegen kann, wenn man sich nicht so bewegen kann wie gesunde Menschen, dass man da auch ein bisschen gehemmt ist. Ist man. Ja. Das durchaus. Aber sagen wir so, wir haben halt viel ausprobiert. Wir haben also wirklich geguckt, was geht, was ist möglich, das ist eben nicht möglich. Wir haben wirklich so eine Art Strichliste gemacht sozusagen. Ja, und dann ja. haben wir uns die Position sozusagen gemerkt. Ja klar, du bist ja nicht so beweglich dann im Bett. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir versuchen, das können wir versuchen. Na, und insofern ging es eigentlich ganz gut. So, jetzt reden wir so von der Zeit 98 so ungefähr, ne? Genau. Nur sind 10... praktisch 99 habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Dein Mann? Ja. Mit dem ich jetzt verheiratet bin. Wir sind aber momentan seit einem halben Jahr getrennt. Das hat aber Gründe, die mit mir praktisch zu tun haben. Die mit was zu tun haben? Mit meiner Familie und mir. Ach so, also nichts mit der Behinderung zu tun. Doch schon. Es ist halt so gewesen, bei mir war das halt das Problem, ich war nie alleine. Also ich bin behütet aufgewachsen. Ne, und ich war halt nie wirklich auf mich alleine gestellt. Und dieser Wunsch, mal alleine zu sein, ne, der war schon sehr groß. Ach so. Und das Problem ist halt, ich bin praktisch direkt von der Wohnung meiner Eltern praktisch ausgezogen und zusammen dann mit meinem Mann zusammengezogen. Es gab also keinen Moment, keinen Monat oder Monate oder sowas, in denen ich alleine war. Und jetzt genießt du das, alleine zu sein? Ja, ich liebe ihn zwar von ganzem Herzen immer noch. Ne? Ja. Ich weiß, dass er für immer mein Mann sein wird, aber man hat ja auch Bedürfnisse. Also habe ich angefangen, Telefonerotik zu machen. Ach, also man hat Bedürfnisse, das heißt, du hast auch andere sexuelle Bedürfnisse, als das nur mit deinem Mann zu teilen. Richtig, sozusagen. Also beziehungsweise, das ist ja dann, ich habe das ja gemacht schon während unserer Ehe, weil ich das halt einfach mal ausprobieren wollte. Du machst Telefonerotik professionell? Ja. Ach so. Ja. So. Aber nicht, weil ich es irgendwie aus finanziellen Gründen machen muss, sondern einfach nur, weil mir durch die Behinderung so eine gewisse, ja, wie soll ich mal sagen, Macht im Bett genommen worden ist. Mhm. Ja. Und die Macht hast du dann wieder am Telefon? Die habe ich wieder am Telefon. Mhm. Stimuliert dich das selbst auch, wenn du mit den Männern... Ja. Ja, es kommt natürlich darauf an. Also du hast natürlich Typen, auf gut Deutsch gesagt, die irgendwelche Fäkalsprache benutzen und dich aufs Übelste beschimpfen und dabei ihren Orgasmus kriegen. Ja. Dann hast du aber auch wirklich welche Typen oder so, die ganz, ganz sanft sind und sehr romantische Vorstellungen, Fantasien haben. Und da geht es wirklich wunderbar. Ich habe ja schon mit Telefonsexerinnen gesprochen, die erzählten mir, dass sie währenddessen bügeln oder weiß ich irgendwas machen. Nee, dadurch, dass ich ja sowieso, ich kann das nicht irgendwie außerhalb meines Schlafzimmers, konnte ich das nie machen. Ich habe das immer in meinem Schlafzimmer gemacht. Wie oft machst du das in der Woche? Machst du das jeden Tag? Nee, also inzwischen ist so, ich mache das nur noch sporadisch. Ich habe es eine Zeit lang relativ häufig gemacht, aber inzwischen mache ich das dadurch, dass ich da das nicht so oft machen muss, weil ich in manchen Dingen nicht so schlecht bin, sage ich mal. Ja. So kann ich mir das auch raussuchen. So, habe ich das jetzt ruhig verstanden, dass es hier in erster Linie gar nicht so sehr um das Geldverdienen geht? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber du verdienst schon ein bisschen dabei. Ich verdiene natürlich schon. Ja. Aber für mich ist es ja praktisch so, für mich ist es sozusagen, ja, so mein Taschengeld. Sagst du den Männern, wer und was? Nein, das nicht. Ist sowieso, du nimmst, ich nehme ja da eine ganz andere Identität. Du gibst ihnen eine Illusion. Ja. Mhm. Ich gebe ihnen die Illusion, die sie eigentlich haben möchten. Du hast noch keinem erzählt, dass du querschnittsgelähmt bist. Nein. Nein, das weiß keiner. Das ist halt das Problem. Ich meine, ich weiß natürlich, ich kenne Männer, die wirklich auf behinderte Frauen stehen. Ne? Mhm. Und die das aber nur praktisch aus reinem Interesse an der Behinderung mit einer Frau Sex haben. Und denen ist das Gefühl der Frau, beziehungsweise die Frau selber, total egal. Mhm. Dieser Amelotatismus praktisch. Gibt's ja. Gehst du denn auch, wie nennt man das? Amelotatismus, die Amelos nennt man das. Also Amelos ist eigentlich, das sind eigentlich die Männer, die hauptsächlich auf amputierte Frauen stehen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist völlig krass. Und da gibt es aber natürlich gerade in dem Bereich unheimlich viele Fetischrichtungen. Also es gibt Männer, die auf querschnittsgelähmte Frauen, kleinwüchsige Frauen etc. pp. Aber sowas bietest du nicht an? Nein. Nein, auf keinen Fall. Geht denn die Sehnsucht nach anderer und neuer Sexualität auch so weit, dass du auch ins reale Leben rausgehst und dir irgendwie ein bisschen... Noch nicht mal, nein. Weil es ist halt so, weil ich bin da jetzt furchtbar kitschig und romantisch dafür veranlagt. Ich meine, ich habe einen Mann geheiratet, den liebe ich über alles, ne? Aber trotzdem will ich das Kopfkino nicht ausschalten. Weiß der, was du machst? Der wusste das damals, ja. Und weiß es jetzt auch, dass du es weiterhin so machst? Ich denke mal, gut, momentan haben wir nicht so den regen Kontakt, aber erstens mal, ich brauche sowieso ein bisschen Geld, jetzt wo er weg ist, wo ein Konto fehlt. Ja. Die Sexualität mit ihm, als du ihn dann kennengelernt hast, bis zum Schluss, war die auch für dich gut und befriedigend? Die war sehr gut. Ja. Ja. Und da war natürlich wahrscheinlich dann die Hemmung so irgendwann weg und man kannte sich so gut. Ja. Und war aufeinander eingespielt. Ach Gott, die ersten Zeit oder sowas, wir hatten da wirklich, wir sind da nicht sehr oft außerhalb des Schlafzimmers gewesen. Ja. Könntest du dir auch vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der auch eine Behinderung hat? War ich auch am Anfang. Warst du auch? Das war aber nur 2 Wochen und dann ging es dann praktisch los, so, wo er dann gesagt hat, nee, er kann es dann doch nicht, weil er gemerkt hat, ich kann das noch alles empfinden, weißt du, in bestimmten Bereichen. Ja. Und bei ihm ging halt gar nichts mehr. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, nee, das kann er nicht. Das ist wirklich ein großes Glück, dass du ein sexuelles Empfinden hast. Ja. Und das hat Hassan ja vorhin genau das Gegenteil erzählt. Das heißt, du kannst auch, du spürst auch, wenn du zur Toilette gehen musst. Ja. Ja, das ist. Beziehungsweise ich kathedere. Ach so, das musst du dann doch machen. Das mache ich dann doch. Das ist aber nicht an. Das ist durch die jahrelange praktisch, durch die Krümmung und sowas, alles ist die Blase auch entsprechend geschwächt, dass ich sowieso nicht mehr so richtig auf die Toilette gehen kann, aber das stört mich auch gar nicht. Wir sagen das ja so, ich kathedere. Das heißt, du führst dir so ein Röhrchen ein, richtig. Um den Urin dann ausfließen zu lassen. Richtig, genau. Ja. Mhm. Und das ist aber auch ein normaler Alltag für dich. Und das kann ich nachts während dem fast im Halbschlaf oder so. Klar, wenn du es so lange jetzt gemacht hast. Ja. Ja, was sind so die Träume? Auch im im Bereich Liebe und Sexualität, Erotik für dich? Also ich habe halt dann, wie gesagt, wenn ich so diese nächtlichen Telefonanrufe da mache, dann habe ich natürlich so diese romantischen Vorstellungen, wie so jedes Girlie sozusagen hat, so mit irgendwelchen toskanischen Illusionen sozusagen. Und dann kommt dann der Ritter auf dem weißen Pferd sozusagen und dann kommt dann das Schloss und ich bin dann so auf dem wehenden Himmelbett, weißt du, und dann geht's halt ab, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eher gering, würde ich mal sagen. Was sind so die eher realistischen Träume? Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, dass praktisch das, naja gut, jetzt in sexueller Hinsicht, muss ich sagen, habe ich eigentlich schon bis jetzt alles gehabt. In romantischer Hinsicht muss ich sagen, dass ich halt doch mir wünsche, dass es mit meinem Mann und mir wieder irgendwann klappt. Achso, die Sehnsucht geht da in diese Richtung, ja. Nicht zu einem neuen Partner. Nein, weil und? Ich weiß, was ich an ihm habe. Ah ja. Ne, und ich weiß, weil er ist sehr speziell und ich bin es auch. Und ich weiß, dass das ein anderer Mann so auf die Schnelle gar nicht erfüllen kann. Ja Mensch, dann wünsche ich euch beiden, dass ihr vielleicht jetzt nach dieser Pause, nach der Beziehungspause, dann doch irgendwann wieder glücklich zueinander findet. Das wäre eine schöne Sache. Hoffen, ne? Alles Gute, Manuela. Danke für deinen Anruf. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Merle, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Merle. Hallo. Hallo, Merle. Du bist aber nah dran. Klingt gut, gute Leitung. Hast du eine Behinderung? Ja. Welche? Ich bin querschnittsgelähmt. Auch querschnittsgelähmt. Von Geburt an? Genau. Mhm. Also das nennt sich Spina Bifida. Das ist, da war der Rücken bei der Geburt offen. Ah, verstehe. Und auch so für mich zur Erklärung, ab welcher Stelle, so von oberhalb des Bauchnabels? Also so ab dem dritten Lendenwirbel, also so ungefähr auf Höhe vom Bauchnabel. Ungefähr Bauchnabel. Und so für mich als Laien, um es mir vorzustellen, ab der Stelle ist alles taub unten? Also im Laufe der Jahre, also ich bin ja jetzt 20 Jahre alt, sind schon immer mehr Gefühle wiedergekommen. Ach so. Und bei mir ist es halt mittlerweile so, dass ich bis zu den Knien eigentlich so gut wie 100% merke. Und ab da geht es dann peu à peu bis zum Fuß immer weniger. Aber Wärme und Kälte kann ich mittlerweile immer noch unterscheiden. Aber das ist ja doll. Das heißt, bis zu den Knien hast du schon wieder ein Empfinden in den Beinen? Ja. So, dass du auch die Oberschenkel bewegen kannst, so wie du möchtest? Ja, also ich kann auch die Beine anwinkeln und ausstrecken, wie ich möchte. Und durch die Bauchmuskulatur kann ich sogar die Zehen bewegen. Wenn du jetzt die Unterschenkel anfasst, die sind noch dann eher taub. Ja, also das merke ich eher nicht. Also da könnte man mir mit einer Gabel reinstechen, das würde ich vielleicht merken. Aber das ist ja ganz, ganz enorm, habe ich noch nie gehört, dass dann im Laufe des Lebens, wie du es gerade beschrieben hast, dann so das Gefühl allmählich zurückkommt oder sich entwickelt. Man muss nur die Hoffnung nicht aufgeben und die Leute, die sich rum haben, die einen fördern. Ja, ist denn da therapeutisch oder chirurgisch oder irgendwas gemacht worden oder ist das ganz von alleine entstanden? Also, dass die Nerven wiedergekommen sind, das ist, denke ich mal, ganz von alleine gekommen. Mhm. Und das fing irgendwann mal an, da war ich 4 Jahre alt und dann waren wir in Ungarn in so einer Therme, in so einer Salzwassertherme. Mhm. Und da konnte ich urplötzlich Wärme und Kälte unterscheiden. Das war ein tolles Gefühl wahrscheinlich, ne? Ja. Ein also spektakuläres Gefühl in der für dich wahrscheinlich damals. Ja. Ja. So, das heißt, wenn ich mir das vorstelle, dass das auch die gesamte Zone der Sexualität, der Geschlechtsteile, da hast du ein Empfinden. Ja. Ja. Doch. Also ich weiß nicht genau, ob das so ist wie bei Fußgängern, aber ich denke mal schon. Wie nennst du die nicht behinderten Fußgänger? Ja. Das finde ich lustig, das habe ich noch nie gehört. Klar, kann man natürlich auch so sagen. Ist ein schöneres Wort als Nichtbehinderte oder Normalos. Ja, ich tue mich ja mit diesen ganzen Worten auch immer so schwer, aber wir haben schon eine Beschwerde bekommen, dass ich gestern oder dass ich in der Sendung sage Behinderte. Ja. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich meine, das weiß Gott nicht böse. Man soll sagen Menschen mit Behinderung, aber man kann es mit den Feinheiten der Sprache auch übertreiben irgendwie. Ja. Es ist ja nicht böse gemeint. Nee, so, nein. Jetzt erzähl mal, 20 Jahre, das heißt, da hast du dich bestimmt schon mal verknallt oder einige Male schon. Hattest du schon Sex? Ja. Ja, oft schon? Also erst mit meinem Ex-Partner. Wie alt warst du da? Ich hatte mein erstes Mal mit 17, kurz vor 18. Ja. Also das ist jetzt schon fast 3 Jahre her. Und das war auch der einzige Kontakt bisher? Genau. Aber mit dem hast du nicht nur einmal, sondern mehrmals? Genau, mit dem war ich 2 Jahre lang zusammen. Ach so. Genau. Hast du einen Orgasmus schon erlebt? Ja. Ja. Da du das ja nicht vergleichen kannst, wie die Fußgängerinnen das so empfinden, kannst du mir gar keine Aussage darüber machen, welche Qualität das hat. Für dich war es schön? Ja, doch. Ja. Doch. Bemerkst du denn da auch, je älter du wirst, dass das irgendwie intensiver wird, das Empfinden im sexuellen Bereich? Ja, das auf jeden Fall. Also das ist definitiv so. Also ich habe teilweise sogar das Gefühl, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die Fußgängerinnen sind, dass es teilweise bei mir sogar extremer ausgeprägt ist, als man bei manch anderen. Kann ja vielleicht sein. Dass die Konzentration auch viel intensiver darauf ist, als bei Leuten, die das schon von Geburt an ihren Körper so empfinden, wie sie ihn empfinden. Ja. Du sitzt aber im Moment noch im Rollstuhl. Genau. Also besteht denn die Hoffnung, dass das vielleicht sich auch noch ändern könnte? Also die Hoffnung, die gebe ich nie auf, weil ohne Hoffnung wäre ich, denke ich mal, nicht so weit, wie ich jetzt bin. Guter Satz. Definitiv muss man immer wieder so sagen. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, also ich habe Orthesen für die Beine, also so Schienen, die ich mir umschnallen kann. Und dann habe ich Unterarm-Gehstützen, wie die Therapeuten das immer so schön sagen. Ich sage immer Krücken, aber die mögen das ja nicht. Ja, Krücken versteht auch jeder. Unterarm, hätte ich das auch nicht verstanden, was das ist. Genau. Unterarm-Gehstützen, sagen die? Ja, die heißen eigentlich Unterarm-Gehstützen. Ja, kapiert kein Mensch. Ja. Ja, also... Und wenn ich die habe, dann kann ich damit ganz normal laufen. Also ich war nicht schnell, aber ich kann damit laufen. Ich kann mit ein paar Tricks sogar Treppen steigen, wenn ich mich am Gelände festhalte. Ich kann schwimmen. Ich habe es zwar erst mit 9 Jahren gelernt, aber ich kann es. Lebst du noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Und gehst du noch zur Schule oder hast du eine Ausbildung? Also momentan versuche ich mein Wirtschaftsabitur zu bekommen. Ah ja. Also zu bekommen heißt, du bist dabei, bist in der Schule. Genau, 13. Klasse. Mit dem Plan, irgendwann zu studieren? Ja, doch. Ja. Heilpädagogik. Heilpädagogik mit Wirtschaftsabitur? Ja, das ist eigentlich ganz normales Zentralabitur. Also das ist zur 13. Ach, interessant. Das heißt, du willst dann in den halt auch in so einen, ja, in so einen in eher medizinischen Bereich dann gehen? Ja. Sozialmedizinisch, vielleicht, genau. Vielleicht auch ganz gut. Mit deinen eigenen Erfahrungen kannst du viel mit einbringen. Ja. Wie sieht denn das im Moment so aus? Hast du denn schon mal so kleine Liebeleien oder passiert mal ein bisschen was? Also ich bin ja seit Weihnachten letzten Jahres mit meinem Ex-Freund nicht mehr zusammen. Ja. Und danach war halt nicht mehr wirklich irgendwie eine andere Beziehung. Es war schon jemand da, an dem ich Interesse hatte, aber der hatte kein Interesse. Bei mir ist halt das Problem, dadurch, dass ich halt durch die Behinderung habe ich ja halt so eine Art von Inkontinenz. Das ist halt, es gibt mehrere Formen von Inkontinenz. Einmal das, was im Volksmund bekannt ist, unter Rauströpfeln. Also, oder dass es halt drinnen bleibt. Ja, also wir reden jetzt von Pipi, ne? Von Urin. Genau. Und welche Form hast du? Und ich habe halt eher das, dass es drinnen bleibt. Und dann durch das Katheterisieren, so wie das schon häufiger heute Abend erwähnt wurde. Genau. Musst du es dann auch so dann entfernen? Und wie ist das mit dem großen Geschäft? Hast du das, wie hast du das geregelt? Das ist bei mir alles, komischerweise alles normal. Das kann ich kontrollieren. Ach so. Ist denn diese Inkontinenz, die du hast, wie du sie gerade beschrieben hast, ist das ein Problem in Sachen Erotik und Sexualität? Genau, das ist nämlich mein Hauptproblem. Warum? Weil ich zur Sicherheitsgründen das Ding ist, ich habe häufiger halt auch Harnwegsinfekte, also Blasenentzündung. Und dadurch kann es halt passieren, dass dann doch mal was rauströpfelt, dass der Schließmuskel halt durch diesen Effekt nicht funktioniert. Verstehe. Das heißt, du musst immer in Angst sein, wenn du mit jemandem schläfst oder schlafen würdest, dass da ein bisschen Urin dann auch rauskommt. Beziehungsweise ich trage zur Sicherheitsgründen immer so eine Einlage, beziehungsweise man könnte fast denken, dass es ja wie eine Windel aussieht. Und das ist halt eher das Problem. Also Leute kennenzulernen, also mein Problem ist wirklich, fängt mittlerweile sogar da an, wenn ich jetzt zum Beispiel über Internet jemanden kennenlerne und der sich gerne mit mir treffen will, überlege ich es mir 20.000 Mal und mache es dann doch nicht, weil ich Angst habe, ja, was ist denn, wenn da wirklich was draus wird? Dem musst du ja sowieso erstmal dann davon erzählen, mit der Tina und alles Mögliche. Und mit was? Mit Tina? Ja, also mit der Einlage, die ich habe. Ach so, so nennt man das. Hm, ja. Und, wie hast du das denn geregelt bei deinem Ex-Partner? Der wollte anderthalb Jahre, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, wollte der schon was von mir. Und der war mein bester Freund. Mhm, und das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich Vertrauen zu ihm aufgebaut habe. Und dem habe ich erst nach 3, 3,5 Wochen, als ich mit ihm schon zusammen war, habe ich es ihm dann erst erzählt. Mhm. Und der hat mich dann so halbwegs eigentlich überrumpelt und hat einfach gesagt, zack, so. Hat mich ausgezogen und hat gesagt, so, ist doch gar nicht schlimm. Ja, und so war es dann auch genau richtig, ne? Ja, denke ich mal, aber jetzt ist natürlich die Angst, da er mich auch verlassen hat und nicht andersrum war, so, dass es halt mit auch ein Grund war und so, weil er jetzt wieder ganz normale Freundinnen halt hat. Weswegen hat er dich denn verlassen? Hat er das denn offen gesagt? Nee, also das hat er nicht, aber es gab halt komische Situationen, wo er dann gesagt hat, nee, komm mal nicht mit, in irgendeine Disco, die halt hier in der Nähe ist, die ein bisschen kleiner ist. Ach so, du hast die Vermutung, dass er sich geschämt hat für dich? Ja, sagen wir mal so, dass er sich eingeschränkt gefühlt hat. Also, dass er sich selbst behindert hat. Mhm. Mhm. Also, dass meine Behinderung sozusagen auf ihn übergesprungen ist. Mhm. Und ja, dass er damit irgendwann nicht mehr klargekommen ist. Mhm. Und jetzt hast du Sorge, dass das so etwas wieder passieren könnte. Wie alt war denn dein Freund? Also mein Freund ist so alt wie ich, also ja, mein Ex-Freund. Ja. 20. Ah, weißt du, nur, wenn die Leute älter werden, werden sie auch reifer. Und auch ja, bei so einem ganz jungen Mann kann man das ja vielleicht auch verstehen. Nicht unbedingt, aber je älter die Leute werden, desto eher sind sie natürlich dann auch bereit, sich auch auf eine unkonventionelle Beziehung, das wäre dann ja eher ein bisschen ungewöhnlich, sich dann auch einzulassen. Ja. Und ich habe immer wieder gehört von solchen Verbindungen, wo jemand in einer ähnlichen Situation wie du war und dann aber auch eine ganz normale Beziehung geführt hat. Entweder mit einem Nichtbehinderten oder mit auch einem behinderten Menschen. Und das durchaus gut funktioniert hat. Ich glaube, das war die Vera, die MS-erkrankte Anruferin, die sagte ja, dass sie ganz offen mit den Männern gleich umgeht, dass es ihnen sagt, wo die Probleme liegen. Ich meine, so solltest du das nicht beim ersten Kontakt gleich erzählen, das ist mir auch völlig klar. Aber wenn du dich ein bisschen auf jemanden eingelassen hast und vielleicht sogar so eine leichte Verliebtheit entstanden ist, dann würde ich schon so ein bisschen mal auch erzählen von mir und von meinen Ängsten, weil ich glaube, dass einen das entspannt. Als wenn man ganz voller Angst und verkrampft da sitzt und denkt, oh Gott, wie wird das jetzt weitergehen? Ja. Also über den Rollstuhl und über die Gehbehinderung erzähle ich halt gleich sofort meistens. Ja, ich verstehe. Das andere ist natürlich ein bisschen heikler. Genau, das andere, das ist halt, das wissen nicht viele. Also das wissen auch nicht alle meine weiblichen Freundinnen. Mhm. Das wissen nur die Ängsten. Ich glaube, Male, da kannst du dich nur mit Vertrauen so rantasten. Wenn du das Gefühl hast, da entsteht was Näheres mit einem Mann. Ich finde auch, dass du dir da sehr viel Zeit lassen solltest, das abzutasten. Dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, das ist schon ein guter Typ und da entsteht schon was Echtes, dass man dann so allmählich vielleicht mit seinen Ängsten dann auch rausrückt. Ja. Ich würde es dir von Herzen wünschen, dass du bald jemanden findest. Das wäre schön. Und vor allen Dingen, dass sich das weiterhin so gut entwickelt mit der Empfindsamkeit. Das hoffe ich auch. Alles Liebe wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Tschüss, Merle. Ja. Schön. Tschüss. Sage ich schon Merle anstatt Merle. Mann, hier ist Dietmar. Dietmar ist 46. Hallo, Dietmar. Hallo, Domian. Hallo, Dietmar. Du hast auch eine Behinderung? Ja, und zwar eindeutig. Nicht zu verbergen, sofort zu erkennen. An der Stimme irgendwas? An der Stimme auch. Ich bin männlich, aber die Stimme klingt jetzt nicht unbedingt sofort, zumindest am Telefon, als männlich zu erkennen. Naja, ein bisschen heiser klingst du. Ja, das gehört aber einfach dazu. Die Stimme ist so, wie sie ist. Das ist jetzt keine Erkältung oder irgendwas. Ja, erzähl mal von dir. Ja, ich bin 46, hast du schon gesagt. Ich bin ungefähr 1,17 groß. 1,17? Ja. Das mit dem Ausweis ist aber eher geschätzt, dürfte eher kleiner sein. Ich bin ziemlich schief, sage ich mal. Mhm. Ich benutze einen Rollstuhl. Mhm. Ja, habe ein gutes Abitur gemacht, habe mein Mathestudium gemacht, bin als Softwareentwickler tätig. Also eigentlich alles super. Du bist Mathematiker? Ja. Respekt. Ja. Respekt. War auch, denke ich mal, mein Gebiet. Ja. Du sitzt im Rollstuhl, hast du gerade gesagt, ne? Mhm. Ja. Kannst du die Arme bewegen? Ja, ja, sehr gut sogar. Mhm. Ich habe auch relativ viel Kraft in den Armen, aber ich kann auch ein bisschen laufen und aber nicht viel. Ich fahre auch selber Auto, also. Bist mit diesem Handicap auch auf die Welt gekommen so? Ja. Mhm. Ja. Eindeutig. Und ich habe auch genug Zeit im Krankenhaus verbracht mit Operationen und allem. Ja. Also jetzt kein später zur Behinderung gekommener, sondern von Geburt an damit aufgewachsen. Ja. Das führt auch zu einem Problem, was ich vielleicht hatte, was vielleicht hier noch gar nicht angesprochen worden ist. Ich bin normal aufgewachsen mit Freunden, mit allem, mit Freundinnen, aber halt, sobald es zu dem Alter kam, wo die Freundin nicht nur eine Freundin, sondern vielleicht auch eine Sexualpartnerin oder eine Partnerin überhaupt ist, das funktionierte überhaupt nicht. Hm. Ich bin einfach für normal große Frauen, sage ich mal, zumindest in dem Alter, nicht attraktiv genug gewesen und habe dann auch erst sehr, sehr spät die Erkenntnis gehabt, dass sie vielleicht mal unter den kleineren Frauen gucken sollte. Mhm. Bin dann einem Verein kleiner Menschen beigetreten und habe da dann nach mehreren Jahren auch meine jetzige Frau kennengelernt. Ah, du bist verheiratet? Ich bin seit letztem Jahr verheiratet. Deine Frau ist wie groß? Etwas größer als ich, laut Ausweis 1,35. Ja, und sitzt sie auch im Rollstuhl, nein, oder? Nein. Hm. Körperlich eher einiges fitter als ich, was für uns beide natürlich auch zum Vorteil gereicht. Das heißt, bevor du deine Frau kennengelernt hast, hattest du keine sexuellen Erfahrungen? Genau, aber ich habe meine Frau schon einiges länger vorher kennengelernt, als wir geheiratet haben. Also ich kenne meine Frau jetzt seit fast 11 Jahren. Ja, 11 Jahren bis jetzt 36. Also warst du 35 so ungefähr. Mhm. Funktioniert denn die Sexualität bei dir? Das heißt, funktioniert die Erektion? Ist das alles so? Ja, inzwischen ja. Es ist halt, wie soll ich sagen, es hat ein bisschen aneinander gewöhnen gebraucht. Und ich denke auch mal, dieser Punkt, auch du bist nicht geprägt auf kleinwüchsige Frauen und vielleicht habe ich da einfach eine ganze Weile gebraucht, um... Ach so, dass du dich auf sie einstellen konntest. Genau. Das heißt, körperlich, beim Onanieren funktionierte das mit der Erektion durchaus. Natürlich, keine Probleme. Aber du musstest... Ah, verstehe. Aber du musstest dich erstmal eintunen, sage ich jetzt mal, dass du dann halt deine Frau auch attraktiv findest. Ich fand sie von vornherein attraktiv, so beim Betrachten und bei allem, aber der Körper ist ja dann immer noch mal was anderes, das Unterbewusstsein, und es hat Anpassungsschwierigkeiten. Glaubst du, dass es für dich einfacher war oder ist, dass deine Frau auch kleinwüchsig, kann man so sagen, ne? Die ist auch kleinwüchsig, ja. Dass deine Frau kleinwüchsig ist, bist du da weniger, vielleicht auch gehemmt gewesen, dann in die Sexualität hineinzugehen, als wenn es eine normalwüchsige Frau? Das kann ich nicht beurteilen. Ich befürchte, das Problem ist umgekehrt. Ich befürchte, dass ich, genau wie jeder andere auch, eher geprägt war auf die, ich sag mal, langen Beine. Ja. Und was auch immer man an Frauen attraktiv findet. Ja. Das bietet meine Frau mit langen Beinen spätestens hört es auf. Ja. Und vielleicht, ich kann es gar nicht sagen, woran es lag, aber es hat gewisse Schwierigkeiten gegeben, sich in dieses Thema einzugewöhnen. Und wenn es letztendlich an reinen mechanischen Problemen, ich bin nicht so beweglich wie Otto Normalverbraucher, dann zusätzliche Schwierigkeiten gegeben. Ist es dann so, zumindest jetzt, nachdem ihr so lange zusammen seid, dass das jetzt mit der Sexualität richtig gut klappt? Ja. Das schon. Ihr kann habt ich definitiv so sagen. Das ist doch super. Das ist super, aber es ist halt einfach so ein Ding, dass, mein Problem war einfach, der Schritt aufzugeben oder zuzugeben, dass ich bei normal großen, nicht behinderten Frauen nicht landen kann. Ich habe mir sogar auch meine behinderte Frau verliebt, die im Rollstuhl saß. Die war aber normal groß, egal aus welchen Gründen. Das hat nicht geklappt. Weiß deine jetzige Frau eigentlich, dass du im Grunde auf Frauen mit langen Beinen stehst? Weiß. Ich kann nicht mal behaupten, dass ich da drauf stehe, aber vom Körper her hat es am Anfang nicht geklappt, egal aus welchen Gründen. Aber jetzt klappt es und das ist das Allerwichtigste und ihr beiden seid froh und glücklich miteinander. Ja. Das freut mich sehr. Lieber Dietmar, ich muss ein bisschen hetzen, die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass wir auch geredet haben. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Frau. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live. Um 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, gute Nacht.